sagen Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Meine Damen und Herren, willkommen zu dem Podcast Dinosaurierinnen Deutschlands. War das so jetzt irgendwie Cheering oder so? Naja, es ist die 148. Wir sagen jetzt mal ausnahmsweise noch die Folgen, damit die Leute rallern. Dass sie ein Gefühl dafür bekommen, dass es hier langsam ernst wird. Ja, die 150. naht und naht und naht. Ja, das ist so wie, ja, ich sehe es schon kommen, das ist wie mein 30. Geburtstag, der ist auch nie gekommen. Ja, wir sollten uns darauf hinweisen, dass wer uns jetzt noch nichts geschickt hat an Fragen, Glückwünschen oder Beschimpfungen, sollte sich ranhalten, denn... Ein Sendeschluss für Beschimpfungen ist dann, wenn ich sie nicht mehr bearbeiten kann. Genau, denn nächste Woche nehmen wir diese Folge schon auf, obwohl wir eigentlich erst die Woche danach releasen. Ja, oh Gott, voll der Stress. Ja, und wir nähern uns natürlich mit der 150 auch wieder so diesem Tal der Trauer. Denn so langsam gehen uns die Themen mal wieder aus. Und mit 151, 52, da ist schon geklärt, da läuft schon, das ist schon im Redaktionsplan drin. Yeah. 150 wird ein Selbstläufer, wenn die Leute was schicken. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Machen wir Publikumsbeschimpfung, wie immer. Laufen wir dabei? Was? Saufen wir da mal? Ja, aber auch sowas von. Geiler Scheiß. Also 150 wird auf jeden Fall angestoßen. Alter. Da machen wir ein Prosecco auf und dann essen irgendwie... Essen ein paar Gnocchis. Ein paar Gnocchis, ein bisschen Mett dazu. Oh. Ich wollte mich mal fragen, du mochtest doch Streusel, ne? Ich liebe Streusel. Und Ketchup auch? Ja. Kann man Streusel mit Ketchup essen? Ja, kann man. Okay, damit sind wir schon in der perversen Ecke angelangt. Nein, also falls ihr Grüße, Beschimpfungen oder Fragen habt. Oder mein Rezept für herzhafte Streusel haben wollt. Dann jetzt bitte melden, weil sonst wird das nicht mehr. Also wie gesagt, nächste Woche nehmen wir schon auf und danach kommt ja erst die nächste kurze. Das heißt, für die 150 brauche ich ein bisschen Zeit zum Schneiden. Wenn wir was kriegen. Wenn wir nichts kriegen, muss ich zumindest irgendwie das Grillenzirpen nochmal recherchieren. Das war... Ich mach mal eine kleine Exkursion irgendwo hin, wo es warm ist und wo Zikaden zirpen. Genau, und dann essen wir, wie gesagt, Gnocchis und... Gnocchis, die könnten wir dann auch mit grillen. Mit grillen. Mit gegrillten Grillen. Weil mit gegrillten ist, Grillen grillen. Ja, es ist relativ proteinreich und nicht so CO2 belastend wie so eine Kuh. Okay. Ja, habe ich gelernt. Ja, aber du brauchst doch ganz viele Grillen. Ja, aber trotzdem, also die Ökobilanz ist top. Ja, aber du musst doch bei so einer Grille ganz viel wegmachen, so Flügel und... Das ist wie Chicken Wings halt. Wie Chicken Wings? Ja, Chicken Wings. Das ist halt auch was zum Knuspern. Okay. Ich überlege gerade, wie ich von Chicken Wings zu unserem heutigen Thema komme. Aber nein, wir können natürlich noch die Überleitung, die ich eigentlich schon benommen habe, können wir jetzt einfach weiterspinnen. Wir laufen natürlich ins Tal der Tränen, was die Themen angeht, weil so gegen Jahresende gehen uns immer die Themen aus, weil natürlich Sommer endet und wir haben wieder keine Mode-Rant-Möglichkeit mehr, weil jetzt so langsam tragen die Leute einfach nur dicke Jacken und dann ist alles gegessen. Ja, genau. Die Mädels tragen wieder Stiefel, aber darüber kannst du ja nicht lästern. Dieser Trend mit den Ackboots ist, glaube ich, wieder verschwunden. Das heißt, mir geht's aus. Ja, siehst du, also dementsprechend. Und dieses Jahr ist ein richtiges trauriges Jahr, denn es gibt kein Pottwichteln. Das heißt, wir können nicht über die Liste philosophieren, wer daran teilnimmt und uns über andere Podcasts lustig machen. Ja, das ist bitter. Oder einfach darüber spekulieren, wer das denn bitte sei. Ja, genau. Also wir bekommen auch kein Thema von den Latz geknallt. So, jetzt macht man eine Folge zu, keine Ahnung, Kochen in Österreich. Bei dieser Gelegenheit müssten wir jetzt nochmal in die letztjährige... Pottwichtel-Folge reinhören, also in der wir über die Pottwichtel-Kandidaten sprechen, was wir da denn über manchen Podcast gesagt haben, was aus denen inzwischen wurde, ob es die überhaupt noch gibt. Ja. Und zwei davon kennen wir heutzutage. Ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt schon angemeldet waren, als wir die Folge machten, aber wir hören da mal vorsichtshalber rein. Ja, das machst du und dann berichtest du mir einfach mal. Also ich meine, wir haben notfalls immer noch die Möglichkeit, darüber zu über die beste Science-Fiction-Serie aller Zeiten zu sprechen. Ja... So eine Spezialfolge. Ja, aber wir haben kein Bügeleisen und Raumschiff Orion läuft auch nicht mehr. In diesem Sinne... Ich dachte eher so eine Spezialfolge von Babylon 5, aber es ist okay. Moment, die nachfolgende Minute richten wir der Trauer ein. Wir schweigen jetzt. War das schon eine Minute? Ja, moderne Podcatcher schneiden das. Also dementsprechend. Also falls ihr jetzt gerade wirklich eine Minute gehabt habt, habt ihr noch einen alten Podcatcher. Ja, genau. Ja, alle anderen schneiden das, leider. Ja, was mich da übrigens... Was für, ja. Können wir noch eine Frage an unsere Zuschauer für die 100, Zuhörer an die, für die 150 abgeben? Ja, bitte. Mich würde nämlich mal interessieren, ob die es echt ertragen, uns auch noch mit erhöhter Geschwindigkeit zu hören oder ob wir auf 0,8 laufen. Nee, wir laufen definitiv auf 1,5. Ja, das würde mich trotzdem interessieren. Also auf 2 uns hören wäre, glaube ich, heftig. Ja. Also das ist mich. Also wenn ihr uns schreibt, lasst uns auch vielleicht doch zukommen, wie schnell ihr uns hört. Uns wurde uns gesagt, wir seien zu hibbelig. Also man könne uns nicht so unbedingt hören, wir seien zu hibbelig. Du wirst die Folge, in der über uns gesprochen wird, sicherlich noch hören. Okay. In der gesagt wird, wir seien zu hibbelig. Möglich. Ja. Naja, das Klassiker-Thema war immer Pottwichteln, darüber haben wir ja immer eine Folge gemacht. Und das zweite Thema, über das wir uns regelmäßig amüsiert unterhalten haben, war natürlich das Jugendwort des Jahres. Das gibt es dieses Jahr aber auch nicht. Das gibt's, glaube ich, nie wieder, ne? Na, ob es nie wieder gibt, weiß man nicht. Aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass man keine Jugendlichen gefunden hat, die mit Redakteuren wohl reden wollten. Die haben ja gesagt, fick dich, wir retten das Klima. Und fick dich war schon Jugendwort des Jahres. Kann man nochmal machen. Das 1980. Fick dich ist zeitlos. Das geht vor allen Dingen in jeder Situation. Das ist total toll. Dann nennen wir diese Folge Fick dich ist das Jugendwort des Jahres. Ja. Jugendwort des Jahres 2019, fick dich. Perfekt, das Teilen der Berufsjugendliche vom Die Elite Podcast hat bestimmt, dass trotz fortschreitendem Haarausfall fick dich das Jugendwort des Jahres ist. Nee, der Verlag wurde einfach aufgekauft und der Nachfolgeverlag hat irgendwie so noch nicht so ganz das Jugendwortbuch fertig gekriegt und hat gesagt, nee, dann machen wir es halt nicht. Na, verdammt. Ja. Deswegen, dieses Jahr hatte Jugend nichts zu sagen. Ja, als ob die Jugend jemals was zu sagen gehabt hätte. Ach ja, das ich ist doch... mal jetzt. Nee, es regieren die Dinosaurierinnen. Die Dinosaurierinnen und Dinosaurierinnenerer. Ah, es ist so schön. Reminiszenz an die letzte Folge. Ja? Es kommt mir vor, als wäre es vor 5 Minuten gewesen. Ja, ja. Na, jedenfalls, also Jugendliche haben nichts zu sagen. Das heißt, wir müssen uns jungen Erwachsenen zuwenden. Ja, und das Blatt, wo das versammelt ist, was junge Erwachsene von heute denken. Ist die Bravo, aber das hilft uns nicht. Nein, die Bravo ist ja auch richtet sich an Jugendliche. Ja, das sind ja fast junge Erwachsene. Nein, junge Erwachsene sind so 20 plus. Ach so. Ja, genau. Ja, also, aber wir eins der Klassiker-Themen, die wir auch immer wieder mal aufgemacht haben, sind Frauenzeitschriften. Ja, genau. Genau. Und da nehmen wir einfach mal wieder einen dieser wunderbaren Artikel von einer Frauenzeitschrift und sprechen mal wieder darüber. Genau. Weil Frauen sind ja immer wichtig. Ja, meinetwegen. Ja, also wir gehen mal wieder auf einen Artikel von GoFeminin ein. Ach, du Scheiße, Chicken-Zeitschrift. Chicken-Zeitschrift, sagst du. Ja. Ich nehme das total ernst, was da steht. Und wir sprechen über, wie viele Punkte sind es, glaube ich, 18? Lass mich raten, wir sprechen über Beziehungen. Nee, ja. Ja. Großartig. Warum machst du eigentlich einen Podcast mit mir, wenn du ständig über Beziehungen sprechen willst? Wir reden ja nicht über Beziehungen, sondern wir reden darüber, was Frauen Menschen vorenthalten, mit denen sie Beziehungen oder eben andere Möglichkeiten führen. Kann ja auch eine offene Beziehung sein oder irgendwie Fuckbuddies oder was weiß ich. Auf jeden Fall, rät diese Zeitung hier 18 Punkte? Ja. Die Frauen ihren Bettgenossen vorenthalten. Hat Beatrix von Storch den Artikel geschrieben oder warum sind das 18? Ich habe mir eher gedacht, 18, das ist so. Ab 18 ist es legal. Ja. Aber deine Interpretation ist natürlich total. Seid keusch und mehret euch trotzdem. Und haltet die Bappen. In manchen Punkten. Nee, ich wollte mal wissen, vor allem das Thema an dieser Stelle ist so, wir können hier quasi den Humanabgleich, den Homo-Abgleich machen. Würden das Männer ihren Männern auch nicht sagen? Oder soll, du bist quasi jetzt, du sprichst jetzt quasi als die männliche Frau. Ja. Wir hatten ja geklärt, du bist das Mädchen in der Beziehung immer. Ja. Du bist quasi das Weiblichste, was wir in diesem Podcast finden konnten. Ja, Jens Spahn hatte leider keine Zeit. Jörn. Nee, Jens. Bei Jörn sowieso nicht. Jörn ist Gesundheitsminister. Verwirrst mich. Fakt ist, du bist quasi die weibliche Seite dieses Podcasts und du kannst natürlich sagen, würdest du deinem Mann das auch nicht mitteilen? So. Ja, genau. Okay. Also, wir gehen mal 18 Punkte durch. Ach du Scheiße, die folgenden Sendungen verzögern sich um etwa 2 Stunden. Ja, das kann ja eine lange Folge werden. Also erstens, wenn du Single wärst, würdest du total auf seinen besten Freund stehen. Also erstmal, der beste Freund eines Mannes ist sein Johannes. Dementsprechend, wenn sie Single wäre, würde sie auf seinen Schwanz stehen? Er gibt keinen Sinn! Er gibt voll den Sinn. Ja, aber warum soll sie ihm das nicht sagen? Ich mag dich nicht, ich mag nur deinen Penis. Nee, wenn sie Single wäre, würde sie das wollen. Ja, das so viel Macht gibt man dem Mann nicht in die Hand. Stell dir das bitte mal vor. Deine Freundin macht mit dir Schluss, aber sagt so, ich muss noch eben einen Abguss machen, damit ich mir einen handgefertigten Dildo in den gleichen Maßen machen kann. Dann ist die ganze Power, die Beziehung zu beenden, wieder raus. Ich würde behaupten, dass das vom Timing her extrem beschissen ist. Ja, siehst du. Eine intelligente Frau würde diesen Abguss machen, bevor sie das Finale setzt. Ja, genau. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ich traue Menschen insgesamt nicht viel Intelligenz zu. Das heißt, da Frauen irgendwie auch Menschen sind, ist es damit der Intelligenz auch nicht weit her. Ja, aber manche schon. Ja, gut. Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay, nehmen wir aber mal an, wir sprechen hier vom menschlich besten Freund, also sprich dem besten Kumpel. Ja, genau, weil ihr bester Freund meistens der Familienhund ist. Also wenn sie Single wäre, würde sie auch was mit dem anderen anfangen. Ja. Okay. Ist das ein Geheimnis, das sie ihm nicht mitteilen sollte? Würde das einem anderen Typen nicht mitteilen? Würdest du deinem Bettgenossen mitteilen, du, pass auf, wenn ich dich nicht hier im Bett hätte, dann würde ich deinen Kumpel auch hier im Bett haben. Das ist, der gemeine Homo hat eigentlich immer eine beste Freundin. Naja, also, wenn der einen besten Freund hat, dann ist der auch schwul und dann hatten die auch schon mal was miteinander und dann kriegt man auch ganz gepflegt einen Dreier hin, dann spart man sich solche Diskussionen. So, also wenn die Dame quasi keinen Dreier möchte, sollte sie das verheimlichen, ansonsten sollte sie drauf, auf jeden Fall drauf das kommt drauf an, wie offen ihr Digger für eine Bromance ist. Ja, man muss ja die Schwerter nicht kreuzen. Da kenne ich mich nicht mit aus. So, zweitens, was Frauen Männern nicht verraten sollten. Manchmal nutzt du deine Tage als Ausrede, um keinen Sex haben zu müssen. Ich finde das Wort müssen so herrlich in diesem Satz. Das heißt, ich glaube, den hat wirklich Trixie geschrieben. Ich muss schon wieder Sex haben. Nutzt du deine Tage manchmal als Ausrede? Ich benutze meine Tage ständig als Ausrede. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die launischer sind als ich. Und das ganz ohne irgendwelche komischen Blutungen. Also ich kann behaupten, wenn du mit einer Frau zusammenwohnst, sind die Tage meistens keine Ausrede. Ah! Nein, ich meine, du bekommst es halt mit. Also es passiert jetzt nicht so, dass... Ich will nicht mehr darüber hören. Ich will nicht mehr darüber hören. Deine schmuddeligen Geheimnisse kannst du für dich behalten. Das war ekelig. Ich stelle mir übrigens auf der anderen Seite vor... ein Typ kommt so montags... Also, die hatten ein Wochenende miteinander und dann sagt er so montags mal so, du Schatz, wollen wir den nicht doch heute mal, weil am Wochenende hattest du jetzt Kopfschmerzen, wollen wir nicht heute? Und dann sagt sie montags, nee, du, ich hab meine Tage. Und dienstags wird sie wuschig, wie nichts Gutes. Und dann hüpft er zu ihm und sagt, Schatz, können wir heute? Und er sagt, ja klar. Und er zieht dann seine Lanze raus und merkt so, ist sie nicht rot? Spontane Eintagestage. Heißen Regelblutungen, die nur ein paar Stunden gehen, Stunden statt Tage. So, drittens, wir nehmen was für Beruhigung. Drittens, die Großpackung Schokolade ist nicht mehr die ihr zusammen gekauft habt. Sollte das Frau Mann nicht verraten? Man kauft seine Großpackungen Schokolade nicht gemeinsam. Man hat sein geheimes Schokodepot, von dem der andere nicht weiß, dass es überhaupt existiert. Sonst kommt er auf die freche Idee, an den geheimen Schokovorrat zu gehen. Ich lasse niemanden an meine Schokolade. Okay. Ja, nein, ernsthaft. Das ist so mies klischeehaft, dass ich dazu gar nichts sagen will. Ja, ich weiß. Dass Frau so voll das Schokofressende Monster ist, das sich nicht beherrschen kann, wollüstig, ja. Sich über, das ist, bitte schön, das soll eine Frauenzeitschrift sein? Ja, die wissen nicht, dass Frauen eigentlich liebend gern Erdnüsse und Haselnüsse essen. Aber bei Nüsse hätten sie gesagt, Nüsse. Genau. Ich würde ja jetzt sagen, in Zukunft nur noch Emma lesen, aber auch die Emma wählt ja jetzt mittlerweile Sexiest Man Alive. Ich frage nicht nach. Nein, besser nicht. Danke. Viertens, eigentlich hast du solche Ohrringe, wie er sie dir letztes Jahr geschenkt hat. Also hast, im Sinne von hassen. Ah, nicht mögen. Ja, deteste. Ja, na gut, das kann ich verstehen. Ich meine, ich bin ja ein Mann. Geschenke sind ganz schlimm. Wochenlang darüber nachzudenken und wenn sie überzeugend heuchelt, dass sie sich sehr über die Ohrringe freut, dann klar kriegt die jedes Jahr neue Ohrringe. Ja. Ja, genau. Das ist ja das Problem, wiederum. Das Geheimnis, dass du sie eigentlich doof findest, ist so. Ich glaube, da bist du dann happy, wenn du dann mal so. Ja, aber du rettest so die 4-5 so die 4-5 Jahre hinter dir hast, weil irgendwann spätestens nach 4-5 Jahren scheiß Geschenken platzt dann auch aus der Frau raus. Digga, ist nicht schick. Ist echt scheiße. Ja, gut, aber dann nimmst du in Kauf, dass der Mann eine veritable Depression bekommt, weil er sich jetzt plötzlich was Neues überlegen muss. Was für Geschenke? Dann gerät er in eine Douglas-Filiale und gerät er an eine Verkäuferin und dann gerät er in die Verkäuferin und dann ist die Beziehung vorbei. Solche Risiken sollte man nicht eingehen und dann vielleicht doch weiterhin heucheln, dass die Ohrringe total schön sind. Ich sollte Beziehungsratgeber schreiben. Ach ja, ein Beziehungspodcast. Ja. Mit das Zeilen. So, fünftens. Du denkst öfter an einen Ex-Freund von dir, als du solltest. Da wiederum stellt sich mir die Frage, gibt's dafür, wie oft sollte man Ex-Freunde denken? Gibt's da eine Quote? und muss ich mich jetzt irgendwie bei meinen Ex-Freunden, an die ich nicht so häufig denke, entschuldigen? Ja, wie oft soll man denn? Ja, das ist. Das gibt's ja irgendwie. Ja, also eine gute Faustregel ist immer, wenn man mit dem aktuellen gerade mal einen Totalversager wieder im Bett hatte, dann sollte man vielleicht an die Ex-Freunde denken. Und dann ist es, glaube ich, auch okay. Okay. Man sollte aber, wenn es gut war, dann sollte man vielleicht nicht denken, aber mit dem anderen, mit dem alten war es doch noch besser. Das ist, glaube ich, kontraproduktiv für die Beziehung. Okay. Ja, ist das so quotentechnisch? Das ist. Ja. Ja, ne? Das ist, glaube ich, eine gute Regel. Ja. Ist die Frage. Sechstens. Ihn zu küssen ist mittlerweile nicht mehr so aufregend wie früher. Ja, toll. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Haus- und Hof-Schriftsteller von diesem Dinosaurierschloss. Ja, aber ich stell mir so die Situation vor. Muss man das Küssen auch noch verbalisieren? Reicht das nicht, wenn man einfach rumknutscht? Nee, eben nicht. Sie soll es ja nicht verbalisieren. Ja? Sie soll nicht verbalisieren, dass es nicht mehr den Zauber hat. Aber wie kommt man dann überhaupt auf die Idee, diese Liste zu schreiben? Gibt es Menschen, die sowas gemacht haben, oder? Ja. Sprich da. Du küsst nicht mehr so gut wie vor 10 Jahren. Ja, das machen Frauen unter Garantie. Ach du Scheiße. Ja, also. Die Tatsache ist, was es daran ist Geheimnis vor allem. Also da stellt mir die Frage, warum ist es ein Geheimnis? Ja, keine Ahnung. Na gut, also ich meine, wenn man in die Falle nicht laufen will, dann sucht man sich einfach jemanden, der von Anfang an schlecht küsst. Ich meine, dann kommt man gar nicht in die Verlegenheit, ihn da an. Vielleicht wird es dann sogar im Laufe der Jahre besser. Du küsst immer noch so schlecht wie am ersten Tage. Siebtens, manchmal nervt er dich. Das ist doch kein Geheimnis. Menschen nerven gelegentlich. Oh, meistens. Gelegentlich. Da bin ich auch durchaus sehr direkt. Du gehst mir gerade auf den Geist, lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht sehen und jetzt bist du zwei Wochen lang still. Ja, manchmal ist halt die Schöne. Manchmal nerven die. Was? Menschen nerven. Ja, genau. Das ist das Problem mit Menschen. Achtens, und jetzt. Moment, jetzt kommt, wir trauen um das Niveau, weil hier kommt jetzt das Klischee schlechthin. Achtens, du guckst die Trash-Serie nicht nur dann, wenn nichts Gutes im Fernsehen kommt. Mit anderen Worten, sie hat ein Guilty Pleasure. Ja, Menschen haben so etwas. Auch Männer haben sowas. Ich sag ja Menschen haben. Das ist sehr, sehr frech. Ich behaupte sogar, dass die meisten dieser Trash-Formate sich eigentlich eher an Männer richten. Ja. Ich glaube, es sitzen, ich kann es mir tatsächlich irgendwie vorstellen, dass das in deutschen Paarhaushalten eher es ist, der es total feiert, dass man jetzt gemeinsam Germany's Next Topmodel gucken darf und das viel mehr Spaß dran hat und da viel mehr mitfiebert. Mhm. Und auf, keine Ahnung, Nacktshooting Soft oder keine Ahnung. Bachelorette. Ja, ja, Bachelorette. Und ich meine, das Format gibt es ja jetzt angeblich auch für Schwuppen. Ja, ja, Prince Charming. Habe ich irgendwie gesehen, ich weiß. Ich finde es interessant, weil da hast du ja zum ersten Mal ein Riesenproblem. Weil wenn der Bachelor eigentlich scheißegal ist, können die im Haus. Ich vermute mal, es wird genau so gelaufen sein. Ja, das ist ja das Schöne, wenn du wirklich... Weißt du, bei Bachelor und Bachelorette ist es ja so, sie sagt, du, kommt mit auf ein Einzeldate oder ein Gruppendate, je nachdem. Und währenddessen sitzen die Typen oder die Mädels jeweils halt immer einsam und alleine in der Gruppe, blöd in irgendeine Hütte rum. Die können ja auch nicht sagen, oh, heute, ich mache jetzt mal einen Ausflug. Ja. So, ja, oder ich gehe jetzt mal an den Strand. Das ist ja das Geilste. Die haben meistens eine Hütte irgendwo auf einer Klippe irgendwo und unten ist der Strand, aber die können nicht sagen so, wir gehen jetzt vamos a la playa, sondern die haben einen Pool, den müssen sie nutzen, die müssen in der Hütte bleiben. So, das heißt, der Deutsche, die sitzen da blöd rum. Bei ja. Prince Charming, so heißt das Schwuppenformat. Ja. Da! Ja, das ist doch top. Ich meine, also bei der Bachelorette kraulen sich die Jungs selbst die Eier und bei Prince Charming machen sie das halt gegenseitig. Ja. Das ist top und mir kann keiner erzählen, also es gibt da einer dieser Teilnehmer von Prince Charming betreibt einen schwulen Sex- und Beziehungspodcast. Als Teil okay. eines Trios und so, nach dem, was ich von dem so gehört habe, wie ich ihn so kennengelernt habe, außerhalb des Formats, habe ich beschlossen, dass ich mir das Format gar nicht erst anschauen will, weil ich eh weiß, was passieren wird. Und ich weiß auch, dass die wirklich spannenden Szenen einfach nicht gezeigt werden. Es läuft ja eh nicht im Fernsehen, es läuft ja online. Ja, dann hätte ich sogar noch... Sie streamen es quasi exklusiv auf ihrem Stream-Portal. Auf diesem TV. Weil es zu gut ist, wahrscheinlich für Fernsehen. Ja, wahrscheinlich. Ja, siehst du mal, aber da hätte ich ja tatsächlich sogar versucht sein können, es mir anzuschauen, weil warum soll ich mir einen Fernseher kaufen? Da kommen wir schon ganz kurz zwischendrin, Hausmeister, weil wir sind jetzt auch nach 8 Punkten bei der Halbzeit. Du sprachst von TV Now. Ja, wir hatten 8 Punkte. 18 sind's. Ja. 8 ist die Halbzeit von 18. Außerdem ist 8 eine Primzahl. Nein. Das ist durch 8 da immer. Und durch 4. Ja, genau, zwei. Genau. Und die Hälfte von 18 ist 8, ja, genau. Nein, aber es ist Halbzeit. Ja, genau. Weil wir gehen ja in die Verlängerung nachher. Ach. Es ist Nachspielzeit. So, aber wir nutzen einfach diese Gelegenheit ganz kurz. Du sprachst gerade von TV Now. Ich habe das Portal, glaube ich, extra nicht mit den Namen genannt. Ja, wir nennen es jetzt explizit, weil es gibt nämlich auch etwas, das nennt sich Audio Now. Ja. Und bei Audio Now... Nach 145 Folgen oder mehr als 145 Folgen und 3 Jahren erfolgreicher Podcast-Geschichte. Na, streich das erfolgreich. Gab es einen Podcast, der wurde da jetzt als neu gezeigt. Ja, wir sind bei Audio Now. Now. Also wir sind jetzt. We are now at Audio Now. Wow. Wow, now, new. Wir sind brand new. Also falls es irgendeiner nutzt, dieses Portal, falls einer dieses andere Ding nutzt, Podimo? Podimo, keine Ahnung. Falls es einer nutzt, gebt uns mal Bescheid. Keine Ahnung, ob die uns irgendwie abgegriffen haben oder nicht. Gefragt hat niemand. Irgendwie wollten wir da auch bisher, glaube ich, nicht hin. Ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß, ja. Dass man uns hören kann. Das muss reichen. Ja, also jetzt sind wir bei Spotify, Feed, iTunes. Das heißt inzwischen Apple Podcast. Okay. Und bei Audio Now. Und in jedem halbwegs vernünftigen Podcatcher findet man uns eigentlich auch. Also ja, ist doch super. Dementsprechend, kann man doch auch mal auch weiterempfehlen. Was man doch auch mal nicht weiterempfehlen kann, ist den Artikel von GoFeminine. Aber wir besprechen ihn trotzdem mal weiter. Genau, also ihr müsst genauso leiden wie ich. Genau, 9. Du hast 6 Fantasien, in denen er gar nicht vorkommt. Ist es nicht der Sinn von 6 Fantasien, dass sie einfach mal frei sind? Also die Gedanken sind frei? Die Frage ist, ob du das hören willst. Ja, warum sollte man das kommunizieren? Das ist ja kein. Aber nee, die Frage ist, ist das ein Geheimnis? Ist es nicht eine Offensichtlichkeit? Also wenn du Fantasien hast, die mit der Person zu tun haben, mit der du zusammen bist, dann machst du doch aus dieser Fantasie möglicherweise einfach mal Realität. Sprichst es an. Sagst, Schatz, es wäre schön, wir lassen das Licht mal an. Schatz, es wäre schön, wenn Johnny Depp auch mal mitspielen würde. Hast du gesagt, Fantasien wahr werden lassen? Ich weiß ja nicht, was im Kopf einer durchschnittlichen heterosexuellen Frau so vorgeht. Ja, also Fakt ist, dafür sind Fantasien da, damit du quasi nicht die Realität abbildest. Also ich wäre erschüttert, hätte jede Frau, mit der ich zusammen war, jeweils zu der Zeit, mit der ich zusammen war, nur an mich bei ihren Sexfantasien gedacht. Da wäre ich erschüttert. Also, dafür hat man doch diese Fantasien. Ja, das. Oh Gott. Was soll ich dazu sagen? Also das ist so selbsterklärend abstrus, dass ich mich da eigentlich gar nicht mehr mit beschäftigen will eigentlich. Ja. Teilst du deinem Bettgenossen immer mit, dass du? Hä? Nein. Das sind meine Fantasien. Eben. Wer hat meine Fantasien? Die muss man ja auch nicht mitteilen, ne? Genau, die Fantasien sind ja explizit dafür da, dass da die Leute drin Platz nehmen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit nie in deinem Bett aufschlagen. Ja, und wenn du eine Fantasie mit deinem Partner hast, dann kommuniziere sie ihm und dann lebt sie aus, der Fix. Also, Leute. Jetzt wird's richtig klischee. Du hast Angst, dass er mal eine Glatze bekommt. Also im Osten haben Männer Angst, dass sie mal irgendwie mit einer Glatze abhaut, aber... Mein verklärter Blick ging gerade in die Richtung, was Ehefrauen von Skinheads eigentlich so denken. Ich war da irgendwie... Was Trixie von Storch so gedacht hat, als sie ihren Mann kennengelernt hat. Gebärtvolles Haar. Ich glaube, Trixies Mann ist ein Skinhead und trägt in der Öffentlichkeit einfach Perücke. Oder Beglaube. Oder was tragen Dinosaurierinnen? Ich hab keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob die gute Frau überhaupt verheiratet ist. Ob sie das wirklich jemand angetan hat. Ja, ich glaube, von Storch heißt sie nicht deswegen so, weil sie irgendwie hat. Meistens sind Doppelnamen, die heißt gebürtig Storch. Ja, ist sie nicht auch von diesen Vertriebenen irgendwas? Ja gut, ich weiß. Oder, nein, das stimmt. Das sie ist Erika Steinbach. Genau. Also wenn Beatrix von Storch vertrieben wäre, dann könnte man, Geschichte wiederholt sich ja bekanntermaßen, dann könnten wir die einfach vertreiben. Nee, sie ist, was ist sie, Enkelin vom Reichsfinanzminister? Großnichte vom Reichsfinanzminister? Ja, also, sie ist auf jeden Fall... Achso, die weiß, wo das Nazi-Gold steckt. Stimmt, müsste man sie mal fragen. Warum hat das noch niemand gemacht? Stimmt, wir fragen die sich ständig, wo das SED-Vermögen liegt, aber niemand fragt Trixie Storch. Ist eigentlich auch. Das wäre doch mal investigativer Journalismus. Freunde der Sonne. Nee. Ich hasse es, wenn du den Akzent machst. Kommen wir mal zur Klatsche zurück. Also, wie ist es mit der Klatsche? Sie hat Angst, dass er eine Klatsche bekommt. Ja, das kann sie ihm doch mitteilen. Wenn sie sagt, du Schatz, ich habe Angst, dass dir mal irgendwann die Haare ausfallen. Dann sagt er, ja, ich habe Angst, dass du in die Menopause kommst, da fallen dir nämlich die Haare auch aus. Ich habe Angst, dass die Menopause bei dir länger ist, als deinen Haaren gut tut. Ich wage es zu bezweifeln, dass Frauen sich solche Sorgen machen. Ich glaube, da unterfordert die GoFeminin ihr Publikum doch ein bisschen. Zumal die meisten Männer keine Klatsche kriegen, sondern höchstens ein Knie auf dem Kopf. Eine Fleischfarbe mit einer Badekappe. Können wir bitte das Thema wechseln? Ich habe schon Komplexe. Gut, kommen wir zu Punkt 11. Du würdest unheimlich gerne mal einen Blick in seine E-Mails werfen. Klammer auf. Und hast es sogar schon einmal getan. Das ist das, also das Geheimnis, dass sie es schon mal getan hat, würde ich sagen, okay, das ist ein Geheimnis. Ja, das sollte man tunlichst nicht verraten. Aber dass sie es gerne mal machen würde, das kann sie doch mitteilen. Sie kann doch sagen... Also ich würde gerne mal in deine E-Mails gucken. Harald! Ich würde gerne mal wissen, was du da so schreibst. Können wir dich bitte zurück nach Schlesien abschieben? Ich halte das sonst nicht mit. Nein, warum ist das? Der aussieht, dass er sich kein Kopftuch umgebunden hat und hier wie eine Trümmerfrau durchs Haus schlug. Was ist denn das? Also, wenn sie es getan hat, ist es ein Geheimnis. Sollte sie definitiv nicht sagen. Ja. Aber, wenn sie sagt, ich würde gerne mal, dann nimmt er ja quasi sowieso schon an, dass sie es noch gar nicht hat. Mit anderen Worten, das wäre ja auch kein Geheimnis, sondern das wäre ja sogar. Ja. Förderlich. Andererseits, ich würde es eigentlich unter gar keinen Umständen sagen. Wenn er ein bisschen paranoid ist, kommt er nämlich auf die Idee, sein Passwort vielleicht doch von 1234 auf sein Geburtsdatum zu ändern, weil das Geburtsdatum und den Hochzeitstag der Ehefrau kann er sich ja sowieso nicht merken. Ja, aber das eigene Geburtsdatum, das geht gerade so noch. Okay. Also das heißt, da hast du in mühsamer investigativer Recherche, du hast die Top 20 der beliebtesten Passwörter ausprobiert und hast dann endlich seinen E-Mail-Account gehackt. Und dann sagst du, eigentlich würde ich gerne mal deine E-Mails lesen. Da klingeln bei dem ja sämtliche Alarmglocken. Gut, Alarmglocken auf 12 Uhr. Deine beste Freundin weiß alles über seine Bettqualitäten. Ganz ernsthaft, hier komme ich jetzt mal als Mann, als richtiger Mann ins Spiel. Ich will, dass sie es weiß. Ich will, dass sie neidisch ist. Ohne Scheiß, wie komplex behaftet muss ein Mann sein, dass er sagt, also das darf die bloß nicht wissen. Jeder Typ mit ein bisschen Selbstbewusstsein sagt, ja klar, soll ich so wissen, ist doch okay. Bin ein Hengst. Also, deine beste Freundin... Du als Mann möchtest, dass deine Version der Geschichte der besten Freundin erzählt wird. Die Geschichte deiner Lebensabschnittsgefährtin wird nicht so positiv sein wie dein Selbstbild. Ja, aber ich erfahre von ihr nicht, was das Selbstbild ist, was ihre Wahrnehmung ist. Denn das steht ja da nicht. Da steht ja nur... Die beste Freundin weiß alles, nicht was alles beinhaltet. Doch, alles heißt... Nein. Wie gesagt, Inhalte überwinden. In dem Fall ist ja der Inhalt nicht das Thema. Sondern sie weiß nur alles. Das heißt, wenn dein Bettgenosse hausieren geht mit deinen Bettqualitäten, ja, und einfach nur sagt, du, ich hab dem Harald erzählt, wie geil du im Bett bist, oder ich hab dem Harald erzählt, wie du im Bett bist, ja, dann sagst du, hast ihm auch meine Nummer gegeben? Der muss ja jetzt neidisch sein. Und dann vielleicht kommt die Logik, dass er sagt, nee, ich habe mir erzählt, wie scheiße du bist. Woraufhin du aber wiederum die Frage stellen müsstest, ja Moment mal, wenn ich so scheiße bin, warum bist denn du dann noch da, du Sack? Oh, weil ich trotzdem ein sympathisches Kärtchen bin. Also Fakt ist, nee, das Ego eines Mannes, wenn es stabil ist, sollte er an der Stelle nicht. Ja, genau. Oder das nicht wackeln, also. Ja, genau. Oder er ist so von Selbstzweifeln zerfressen, dass er eh davon ausgeht, dass sie sagt, dass man ständig schlecht im Bett ist. Ich bin gespannt, wie das so runterpegelt. So, 13. Du überlegst dir ab und an, wie das Leben ohne ihn wäre. Was ist daran geheim? Jeder Mensch wägt doch zu jeder Zeit alles ab. Wir leben in einer Welt des Rational Choice. Was? Natürlich. Was? Denkst du nicht jederzeit darüber nach, wie es denn wäre, wenn... Ich kündige morgen meinen Job. Werbung wird sinnlos, wenn wir in einer Welt des Rational Choice leben. Meine Damen und Herren, der Aushilfsjedi, Profiträumer. Naja, du bist doch die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt, ne? Ich bin die meiste Zeit damit beschäftigt, darüber den Kopf zu schütteln, wie wenig rational Menschen eigentlich sind. Also. Ja, aber sie wägen doch stetig ab. Wenn auch unterbewusst. Nein. Und spontan. Nein. Und von Habitus geprägt und von... Ah, der Plural von Habitus ist Habitus. U-Deklination. Immer noch. Ja und? Ja. Es ist der Plural von Plural. Du bist der Plural von Plural. Es ist der Plural von Plural. Du bist der Habitus ist der Plural und Habitä ist der Plural von Plural. Ja, genau. Ja, also, dementsprechend, du überlegst dir ab und an, wie das Leben ohne ihn wäre. Dann natürlich denkt der Frau darüber nach. Nein, man ist ja glücklich und bla und zufrieden und will nie wieder auseinandergehen und deshalb geht man auch nicht auseinander. Das ist das, ich mache mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt, Prinzip. Ja, aber warte mal, immer an Weihnachten, wenn das enttäuschende Geschenk kam, also die Ohrringe, ja, dann denkt sie drüber nach, wie wäre es ohne ihn? Nee, dann denkt sie darüber nach. Dann würde ich gar nichts kriegen. Scheiße, ich bleib bei ihm. So. Dann denkt sie, nein. Dann denkt sie, wie schön wäre das, wenn ich ein schönes Geschenk bekommen hätte. Nicht, wie wäre das, nicht mit ihm zusammen zu sein. Wenn Menschen wirklich ständig auf Rational Choice aus sind, dann sagen sie, ich habe eine Beziehung und die gebe ich nie wieder her. Weil ansonsten muss ich ja wieder losziehen und mir was Neues organisieren. Und das ist ja wieder eine Verschwendung von Zeit, Geld und sonstigen Ressourcen. Dann muss ich ja wieder so Dating-Zeug machen. 80% der nicht geschiedenen Ehen werden nicht geschieden, weil Faulheit. Ja. Siehst du, und ich glaube nicht, dass die groß darüber nachdenken, wie das ohne ihn wäre, sondern... Doch, sie denken kurz nach, merken, okay, ich müsste was schaffen. Nee, ich glaube, so weit geht das gar nicht. Das ist so, ich habe mich eingerichtet, das passt schon. Und wenn es schlimm läuft, dann kriegt er halt ein bisschen Zyankali in den Kartoffelbrei. Ja. Viertens, du weißt genau, wie du dir einen Heiratsantrag vorstellst. Ja, natürlich. Das weiß doch jedes Mädchen. Warum? Weil sie es irgendwann mal mit 18 spätestens von irgendwelchen Freundinnen reingeprügelt wird, dass sie es wissen soll. Oder weil eine komische Frauenzeitschrift schreibt, du sollst dir darüber Gedanken machen, weil du sollst es ja wohl wissen. Ja. Frau muss ja wissen, was sie will. Und ganz wichtig zu den Dingen, die eine Frau wissen sollte, was sie will, ist, wie ihr Heiratsantrag ausschauen soll. Das muss Frau wissen, weil sie muss ja dann auch die Hochzeit planen, weil sie soll ja auch wissen, was sie bei der Hochzeit will, weil sie muss es ja bestellen können. Aber Frau erwartet gleichzeitig, dass er den Hochzeitsantrag macht. Da kriege ich ja, ich habe ja so ein paar jüngere Kolleginnen, die ich gerne, die ich dafür ewig lange auf den verbal auf den Mund geschossen habe, was sie eigentlich für billige, unemanzipierte kleinen Wendy-Leserinnen sind. Ich bin mir nicht... Dann gib ihn Nico Feminin. Ja, nein, das ist sie gefälligst selber den Arsch hochbekommen sollen, wenn sie heiraten wollen, wenn sie den perfekten Heiratsantrag haben wollen, dann sollen sie sich gefälligst selber drum kümmern. Was war ich froh, als plötzlich so ein Heiratsantrag nach dem anderen auf der Firma gefallen ist. Boah. Also aus der Firma gefallen? Nein, in der Firma. Aber der Chef dann... Als ob die Jungs sich abgesprochen hätten. Ja, es war Frühling. Es war Herbst. Sommer? Spätsommer. Ah, okay. Ja gut, die wollten hatten wahrscheinlich Angst, dass im Winter... Ja, genau. Dass sie sich einen anderen Überwinterungsmaulwurf suchen. Genau. Das Prinzip haben wir, glaube ich, schon mal erklärt. Ne? Ja, aber... Ja, kommuniziert, Mädels, kommuniziert nicht nur, wie ihr euch den Heiratsantrag selber vorstellt, sondern nehmt das gefälligst selber in die Hand, weil Männer sind Stoffel. Ja. Kommen wir zum Punkt 15. Er weiß nicht immer alles, was du so im Internet kaufst. Ja, Himmel, hä? Natürlich nicht. Also... Ja, genau, für die Sextoys für die privaten Fantasien beispielsweise. Ja, also dementsprechend... Hä? Das ist das eine. Das andere ist... nehmen wir jetzt mal gesetzt den Fall, sie wohnen nicht zusammen. Dann sowieso nicht. Selbst wenn sie zusammen wohnen, dann kann man sich das immer noch auf Arbeit bestellen lassen. Ja. Ein bisschen schwierig wird es, wenn man ein gemeinsames Konto hat. Dann muss man sich auch, dann muss Frau sich um die Finanzen kümmern, damit er das nicht sieht. Wieso? Du kannst ja dann irgendwie auch per Rechnung oder per... Naja, aber du musst es dann... Kreditkarte oder was weiß ich was. Ja, aber die Abrechnung muss ja trotzdem irgendwo mal aufschlagen. Ja, aber du hast ja nicht nur ein Konto meistens. Ja, aber so, ich habe mir sagen lassen, dass das irgendwann kommt. Irgendwie gemeinsames Konto, gemeinsame Kinder, gemeinsamer Hund. In der Reihenfolge? Möglicherweise. Also bei heterosexuellen Paaren läuft das irgendwie, glaube ich, tatsächlich, dass man irgendwie zusammenzieht und dann ein gemeinsames Konto macht. Und dann kriegt man Kinder zusammen und dann sind die Kinder aus dem Haus, dann spielt man eine große Leere und dann kriegt die Frau einen Hund. Okay. Und der Mann einen Hobbykeller. So ungefähr stelle ich mir heterosexuelle Ehen vor. Ein bisschen trostloser noch, aber... Hobbykeller. 16. Es frustriert dich, wenn er deine neue Frisur nicht mag. Und das ist ein Geheimnis, das sie ihm nicht sagen soll. Hä? Der, ja, das ist. Sie war bei ihrem Finanzberater, um daraufhin die Genehmigung bekommen zu haben, sich keine Perücke im Internet zu bestellen, sondern tatsächlich zu einem Friseur zu gehen. Ich überlege gerade, ich finde den Tipp sehr gut, dass man darüber vielleicht nicht sprechen soll. Ich meine, wie willst du das Gespräch führen? Schatz, es frustriert mich, dass dir meine neue Frisur nicht aufgefallen ist. Nein, nicht mag. Nicht mag. Nicht aufgefallen. Ach Gott, aufgefallen ist ja durchaus verständlich. Also, Moment. Damit ich das ganz kurz klar bekomme. Also, Mann sagt, ich mag deine neue Frisur nicht. Genau. Das heißt, er hat das Learning gemacht, dass sie beim Friseur war. Das hat er bemerkt. Mhm. Und dann tut er sogar das, was man eigentlich erwartet, was du sonst immer die beste Freundin macht, einen ehrlichen Rat geben, dass man damit scheiße aussieht und man damit seinem Mann nie unter die Augen treten sollte. Ja, natürlich sollst du dem das verschweigen. Hä? Sonst macht er das nie wieder. Und dann läufst du jahrelang mit einer hässlichen Frisur durch die Gegend. Hä? Ja? Ich meine, wenn du dem Mann sagst, dass mich das frustriert, dass du meine Frisur scheiße findest, dann sagt der Mann dir nicht mehr die Wahrheit irgendwann. Ja, aber dann läufst du doch trotzdem jetzt zu diesem Augenblick mit einer scheiß Frisur. Ja, aber du kannst das zukünftig vermeiden, statt, ja. Nee, du kannst ja sagen, es frustriert dich, aber du dankst für die Meinung. Und bittest doch zukünftig trotz allem die Meinung zu haben, es frustriert dich trotzdem. Es verletzt mich, aber ich danke trotzdem für die Meinung. Ich habe auch schon. Das ist das, was ich unseren Hatern schreibe immer. Es verletzt mich zutiefst, aber ich danke für diese Meinung. Ich verstehe. Ja, es ist okay. Der Blick gerade. Ich versuche mich gerade. Ich habe beschlossen, in dem Thema noch ein bisschen mehr abzugewinnen, mich auch in die Perspektive der Frau hineinzuversetzen. Und ich stelle mir die Frage: Was soll der Scheiß, dass sich das frustriert? Ich bin ja auch ein bisschen speziell, was da auf meinem Kopf angeht. Das wechselt ja schon mal munter durch diverse Farben. Und das finden auch nicht alle Menschen unbedingt total toll. Ja gut, es sorgt so. Ja auch für Herausfall dann irgendwann. Ja, genau. Das heißt, du musst ja die Angst haben, dass du die Glatze kriegst. Ja, richtig. Nein, und das mit den verschiedenen Farben finden durchaus auch Menschen nicht gut, die stundenweise in mein Bett dürfen. Die finden das auch schon mal scheiße. Aber das ist mir ziemlich scheißegal. Das ist mein Kopf. Und mir gefällt's. Also, fick dich. Ach, da ist also dann doch Frust irgendwo, ne? Siehst du. Du liebst es, Klatsch und Tratsch über Promis zu lesen. Hä? Was ist daran das Geheimnis? Er steht auch drauf. Das ist, also mal ganz ernsthaft, das ist doch Klischee, dass wenn du es erfüllst, dann erfüllst du nur ein Klischee. Das ist doch kein Geheimnis. Pass auf, du sollst dem Mann das nicht erzählen. Wieso? Er nimmt's doch sowieso an. Denn du sollst dem Mann das nicht nur nicht erzählen, der soll es ja auch gar nicht merken. Ja, aber er geht doch davon aus! Der Mann soll es nicht mitbekommen. Das heißt, du darfst deine GoFeminine nicht daheim rumliegen lassen, sonst könnte der Mann das nämlich in die Finger bekommen und dir erklären, dass diese ganze Zeitschrift totaler Bullshit ist und dich total verdummt und dir beim nächsten Mal eine Emma mitbringst und dann könnte es sein, dass Frau zukünftig emanzipiert ist und in Zukunft keine GoFeminine mehr kauft, sondern die Emma. Okay. Weil der Mann ja irgendwie, keine Ahnung, doch ein Interesse daran hat, dass seine Frau nicht von so einem Rotz da total verdummt wird. Ja, aber es geht ja um Tratsch und Promis. Also die GoFeminine macht doch auch Tratsch und Promis. Nee, ja, so ein bisschen, aber es geht ja nicht nur um die GoFeminine. Also auch die Gala oder die Bunte oder die... Die gehören doch alle zum Bodor Verlag, oder? Weiß ich nicht, ist auch wurscht. Fakt ist, es geht ja nicht nur darum, es geht ja tatsächlich auch wirklich nur um Promis manchmal. Also manchmal, so keine Ahnung, brisant oder was weiß ich, was in der ARD und im ZDF so alles an Leute heute... Heute oder Leute. Explosiv oder was weiß ich. Also diese ganzen Sachen, das sind ja auch so, das lieben ja Frauen auch und das kann ja der Mann frei zugänglich auch sehen. Es geht ja schon darum, dass sie das liebt und er soll es nicht wissen. Ja, genau. Warum? Also ganz ernsthaft, wenn ich jetzt mal ganz mich doof stelle, dann gibt es schon eine Sache, wenn ich zum Arzt gehe, dann liegt da der Spiegel von vor 2 Jahren. Der Spiegel und der Stern. Ja, gut, der Stern ist ja auch hart an der Grenze zum Promi-Zeitschrift. Und dann liegt da die Gala. Ja. Und Frauenzeitschriften. Und Frau im Arztsessel, Frau im Gynäkologenstuhl, Frau im Spiegel, Frau auf dem Pferd, Frau unter dem Pferd, Frau hinter dem Pferd, Frau mit Pferd, ohne Pferd, Frau mit Pony, Frau mit Bild, Frau im Bild und so weiter. Frau im Spiegelbild. Ich bin so erstaunt, wie gut du dich bei Frauenzeitschriften auskennst. Möchtest du mir was sagen, lieber Aushilfsjedi? So, und diese ganze Regenbogenbreche, die da liegt, ja, da gehe ich doch mal davon aus, dass Frau das liest, sonst würde der Arzt das nicht hinlegen. Ausnahme ist der Zahnarzt. Da liegt immer der Fokus. Ja, beim Zahnarzt liegt immer Fokus. Habe ich mit dem Zahnarzt mal mit konfrontiert und gesagt, wissen Sie, wenn ich zum Arzt gehe oder zum Friseur gehe, finde ich da immer Sternenspiegel, alles drum und dran. Der einzige Ort, wo ich immer den Fokus finde, ist beim Zahnarzt. Wollen Sie mir was mitteilen? Und was hat dein Zahnarzt gesagt? Er sagte, das ist eine interessante Beobachtung. Sie sind Soziologe. Die nächste Bohrung gibt es ohne Chloroform. Also, das erschüttert jetzt mein Weltbild. Also ich bin davon ausgegangen, dass die Zeitschriften beim Arzt liegen, weil der Arzt die liest. Das sind seine abgegriffenen Zeitschriften. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, dass meine Hausärztin nicht irgendwie Men's Health liest oder so. Die liegt übrigens auch manchmal bei Ärzten. Geil, ich muss den Arzt wechseln. Ja, das ist... Ich will auch hübsche, oberkörperfreie Männer sehen. So, und 18. Und das ist jetzt... Oh Gott, war das immer noch nicht Treffer. Oh Gott. Nee, und jetzt, last but not least. Und jetzt kommt das Geheimnis, das Frau definitiv nie ihrem Mann mitteilen soll. Erzähl ihr nie von dem Penis, der dir mit 12 abgefallen ist. Nein. Noch schlimmer? Noch schlimmer. 18. Das Geheimnis, das eine Frau definitiv ihrem Mann niemals mitteilen soll, ist 18. Erzähl ihm nie, dass du eher zu fett ist. Das ist kein Geheimnis, das ist offensichtlich. Nur in deinem Fall. Nein, 18. Du bist wirklich beschäftigt von ihm. Also, was? Das soll eine Frau ihrem Mann nicht mitteilen. Schatz, ich bin wirklich beschäftigt von dir. Ich glaube, ich würde da erstmal so, hä? Wie, du bist besessen. Soll ich einen Exorzisten rufen? Weißt du, mal anders gesagt. Wenn eine Frau mitteilt, dass sie emotional sich hingezogen fühlt. Ja. Das ist doch kein Geheimnis, denn das sollte doch das sein, was da die Grundlage dieser Beziehung ausmacht. So emotional. So. Aber Besessenheit. Besessenheit sollte man vielleicht mit seinem Therapeuten ausmachen. Ja. Also man sollte das vielleicht wirklich verschweigen. Und ja, nee, das sollte vor allem kein Geheimnis sein, sondern das sollte offen der Grund sein, zu einem Therapeuten zu gehen. Ja, nee, wenn du verrückt bist, dann sag das besser nicht. Doch sag es und sag, du arbeitest an dir. Nur wenn du wirklich an dir arbeitest. Wenn du einfach nur verrückt bist, sag's nicht. Ja, wenn du einfach nur verrückt bist, dann... Doch, sag es bitte. Dann, ich möchte keine... Also wir nehmen diese Folge am Tag auf, an dem, was war's? Verhinderung von Gewalt an Frauen das Thema ist. Wir nehmen das an so einem Tag auf. Ich möchte auch keine Gewalt an Männern, bitte, danke. Also einfach so... Nee. Für emotionale Gewalt muss man Emotionen haben. Ja, also Fakt ist, das ist auch das 18. Geheimnis, das sie nicht mitteilen soll. Ja, das ist Qualitätsjournalismus. Jetzt weißt du auch, warum du nicht mehr journalistisch tätig bist, weil du solche qualitativ hochwertigen Sachen nicht abliefern kannst. Ich stell mir das gerade so für ein Witz, so Samstagabend, gemütlich im Kino und der Film ist zu Ende. Und sie sagt zu dir, so nach dem Exorzisten, Schatz, ich bin wirklich beschäftigt von dir. Ich kann mir vorstellen, dass da Sexfantasien bei ihm entstehen, in denen sie definitiv eine Rolle spielt und die er ihr auch definitiv mitteilen möchte. Und die er auch sofort durchaus leben möchte. Also ich glaube, die Heimfahrt wird spannend. Ja, also ich meine, ich glaube, ich bin von dir besessen. Ist, also wenn man den Exorzisten geguckt hat, sollte man das vielleicht nicht sagen, aber so vielleicht nach 50 Shades of Grey könnte das ein interessanter Abend werden. Dementsprechend, liebe Mädels, falls ihr von euren Jungs besessen seid. Ja, liebe Mädels, wenn ihr von uns besessen seid. Dann? Dann behaltet das gefälligst für euch. Nein, teilt es mit. Schreibt unsere Rezension auf iTunes. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das wirklich steht. Hallo Jungs, ich bin von euch besessen. Ich denke, Ja, also ich war ja bis ich war ja tatsächlich bis zu dieser Folge ziemlich sicher, dass die oberschlesische Trümmerfrau aus dir mittlerweile rausgefahren ist, aber und keine Ahnung in einem von den Ruhrpott-Podcasts gelandet ist. Heißt das eigentlich Ruhrpodcast oder Ruhrpott-Podcast? Ruhrpott-Podcast. Und da irgendwie eingekehrt ist oder keine Ahnung. Aber dann kam sie ja doch wieder zurück. Ja, also wir fassen zusammen, es ist definitiv immer noch nicht besser geworden in den letzten Jahren. Wir können auch nächstes Jahr uns darauf freuen, dass wir kurz vor Weihnachten... Ja, dann muss halt mal irgendwie die Brigitte herhalten oder so. Ja, also es wird noch weitere... spannende Themen geben, unter anderem beispielsweise könnten wir uns nächstes Jahr mit dem Thema beschäftigen, das verrät dein kleiner Finger über deine Persönlichkeit. Gar nichts, aber verrät unter Umständen was über deinen Penis. Oder über... Bis in den meisten Fällen nämlich größer. Oder über... Was kann so ein kleiner Finger verraten? Wo er überall gesteckt hat, die Farbe, auf die Farbe kommt es. So, in diesem Sinne, bis die Tag. Und raus. Nee, also das war jetzt tatsächlich auf den kleinen Finger. Wir könnten mit der Hausmeistern, ihr findet uns auf iTunes, was natürlich Apple Podcasts heißt, Spotify, Audio Now, Food. Wir haben eine Webseite, die Elite.org. Genau, wir haben Insta, wir haben Twitter. Wir haben Facebook. Ja. Wir haben E-Mail-Adressen. Wir haben kein Knuddels. Ja. Wir haben kein... MySpace. Kein MySpace. Das ist traurig. Warum eigentlich? Irgendwie, keine Ahnung. Hat sich keiner drum gekümmert. Ich kann mal unserem Social-Media-Beauftragten schreiben. Ja, falls ihr ein besseres Jugendwort des Jahres als Fick dich habt, teilt uns doch auch mal mit... Ja, also was wäre denn für euch dieses Jahr das Jugendwort des Jahres? Ich meine, das Wort des Jahres ist klar, es ist... Greta? Nö, Klimawandel. Ach komm. Na doch, das prägt ja alles. Ja, aber schon seit Jahrzehnten. Ja, aber dieses Jahr ist es dann auf einmal aufgefallen. Uff. Ja, oder Klimakterium. Also, das ist auch eine Art Form von Klimawandel. Wenn ihr die GoFeminine abonniert habt, teilt uns mit, ob das wirklich so grauenvoll ist, das Zeug ständig zu konsumieren oder ob man da abstumpft. Ja, ich entsinne mich als vor Jahren ein Damenduo dieses Magazin mal beschäftigt hat, also sich mit einer Folge mit einem Artikel beschäftigt hat, bekamen sie irgendwelche Goodies von denen geschickt. Wir machen das jetzt auch seit Jahren, wir bekommen nie Goodies geschickt. Ja, Goodies von der GoFeminine will ich auch gar nicht. Ich glaube, wir machen uns einfach besser über sie lustig. Boah. Ja. In diesem Sinne, falls ihr euch natürlich jetzt total beleidigt fühlt, weil wir uns über ein Frauenmagazin lustig gemacht haben, schickt uns bitte den blödesten Men's Health-Artikel über Frauen. Ja. Ich entsinne mich, dass es früher die FHM gab. Die habe ich, glaube ich, 100 Ausgaben gelesen. Oh Gott, das erklärt einiges. Also von der ersten Ausgabe bis zur 100. Dann habe ich es sein lassen und dann haben die auch den Betrieb eingestellt. Kurz danach, also zumindest die deutsche FHM, gab nach mir ja keine Leser mehr. Die FHM hatte glaube ich, bessere Artikel über das Thema Frauen als die Frauenzeitschrift über Männer. Ja, aber ich kann es nur aus der subjektiven Sicht sagen. Also falls ihr irgendeine Männerzeitschrift findet, die wirklich blöde Tipps über Frauen habt, teilt es uns mit. Ich würde mich tatsächlich mal gern drüber lustig machen. Nehmen wir gerne auseinander. Nehmen wir gerne auseinander, weil ich glaube, wir sind tatsächlich zwei Männer und da kann man das auch durchaus, ja. Genau. Also falls ihr Klischeetipps von Männern für Männer über Frauen habt, her damit! Ansonsten, das war die 148. Ausgabe von The Elite. Jo, es folgt eine 149. und dann auch schon eine 150. Genau, und wir freuen uns auf eure Grußwörter, euren Hass. Ja, und beschimpfungend. Und falls ihr eine schlesische Trümmerfrau seid, denkt immer darüber nach, ob ihr nicht doch aus dem Sudetenland seid. In diesem Sinne, gute Nacht. Ciao. Tschüss.